Was ist Europa? Das Bild des Kaisers Augustus auf den römischen Münzen war gleichzeitig ein Symbol des Zusammenhalts des Römischen Reiches mit seinen rund 50 verschiedenen Ethnien gewesen. Auch das konnte zwar schlussendlich den Zerfall der Reichseinheit nicht verhindern, eine vergleichbare Symbolkraft entfalten aber die Fantasiearchitekturen auf den Euro-Geldscheinen nicht. Symbolisch ist höchstens der Umstand, dass man auf die Abbildung von Personen verzichtet hat. Es fanden sich offenbar keine symboltauglichen Personen, deren europäische Aura die nationale Herkunft ausreichend überstrahlte. Europa ist unter symbolischen Aspekten weniger als das Römische Reich. Seine Definition stammt aus der Antike. Der griechische Geschichtsschreiber Herodot bezeichnete damit im 5. Jahrhundert vor Christus jene Landmassen der damals bekannten Welt, die nicht Asien und nicht Afrika, Libyen waren. Für die Antike lief Europas Grenze nach Norden und Osten ins Unbestimmte. Eine gemeinsame kulturelle oder politische Identität verband man mit dem Namen nicht. Geografisch, demografisch und politisch ist das Europa der Gegenwart weit mehr als der Euroraum. In der Europäischen Währungsunion haben sich 17 Staaten mit 327 Millionen Einwohnern zusammengeschlossen. 10 weitere Länder der EU mit 175 Millionen Einwohnern gehören der Währungsunion noch nicht an. Von den rund 740 Millionen Europäern leben 240 Millionen nicht in der EU. Die große kulturelle und politische Einheit bildete in der Antike nicht Europa, sondern das Römische Reich, das in der Kaiserzeit den gesamten Mittelmeerraum, den Balkan und das westliche Europa, dazu England und die Gebiete südlich der Donau, umfasste. Die Völkerwanderung zerstörte im 5. Jahrhundert nach Christus diese politische Einheit. Das Aufkommen des Islam sowie die Eroberung der Araber und später der Türken zerstörten seit dem 7. Jahrhundert die kulturelle Einheit des Mittelmeerraumes. Nordafrika, der Nahe Osten und Kleinasien gingen dem Christentum und der europäischen Kultur verloren. Vor allem im frühen Mittelalter nach Abschluss der Völkerwanderung war Europa in dem Sinne ein abgeschlossenes Kulturgebiet, das seine Entwicklung im Wesentlichen aus sich selbst verständlich ist, ohne dass die Entwicklung der benachbarten Gebiete berücksichtigt zu werden braucht. Nur selten musste sich Europa im Kampf gegen äußere Feinde zusammenfinden. Die wenigen Male, wo dies geschah, gehören zu den eine gemeinsame Identität stiftenden Ereignissen der europäischen Geschichte. Die Schlacht auf den katalonischen Feldern im Jahre 451. Ein westgotisch-römisches Heer besiegte damals den Hunnenkönig Attila und stoppte den weiteren Vormarsch der Hunnen in Europa. Die Schlacht von Tours und Poitiers im Jahre 732. Der fränkische Hausmeier Karl Martell hielt mit dieser Schlacht den weiteren Vormarsch der muslimischen Araber nach Europa auf. Die Schlacht auf dem Lechfeld im Jahre 955. Der deutsche Kaiser Otto der Große beendete damit die verheerenden Reitereinfälle der Ungarn nach Mitteleuropa. Die Schlacht bei Liegnitz im Jahre 1241. Ein deutsch-polnisches Ritterheer wurde von den Mongolen geschlagen. Das war der Höhepunkt des weite Teile Osteuropas verheerenden Mongolensturmes. Die Belagerung von Wien durch die Türken und Mongolen 1683, die mit der Schlacht am Kahlenberg und der Niederlage der Türken und Mongolen gegen das deutsch-polnische Entsatzheer endete. Der Rückzug der Türken leitete die allmähliche Rückeroberung des Balkans und den Niedergang des Osmanischen Reiches ein. Mit dem Erstarken des Fränkischen Reiches hatte sich im Gefolge der Völkerwanderung der Schwerpunkt Europas nach Norden verschoben. Sinnfälliger Ausdruck dieser Entwicklung war im Jahre 800 die Krönung des fränkischen Königs Karls des Großen zum römischen Kaiser durch Papst Leo III.